Kundgabe 3386. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.12.1944. Das urgeschaffene Geistige und sein Fall. Das urgeschaffene Geistige stand in höchster Vollkommenheit. Es war aus Gottes Willen in höchster Vollendung hervorgegangen. Es war mit allen Gaben ausgestattet. Es stand in Macht- und Kraftfülle, denn es war geschaffen als Ebenbild Gottes, an dem er selbst Gefallen fand und das darum seine volle Liebe besaß. Seine Liebe ließ etwas entstehen, was er beglücken wollte. Und unübertreffliche Weisheit und Kraft kam in dem geschaffenen Geistigen zum Ausdruck. Und dieses urgeschaffene Geistige stand im freien Willen, weil die Vollkommenheit ohne freien Willen nicht zu denken ist. Der freie Wille aber brachte das Wesenhafte zum Fall. Denn eines unterschied das geschaffene Geistige von seinem Schöpfer. Es bezog seine Kraft aus Gott, der selbst der Kraftquell war von Ewigkeit. Und es wollte das Geistige diesen Unterschied nicht gelten lassen. Seine Kraft und Macht war unerschöpflich, dass es sich lösen zu können glaubte von dem Kraftzentrum, dass es als selbstkraftspendend bestehen zu können glaubte und vermöge seiner eigenen Kraft die Kraft Gottes schmälern, also Gott selbst sich untertänig machen wollte. Und da es im freien Willen stand, wurde es von Gott in seinem Vorhaben nicht gehindert, wenngleich es unausführbar war. Der Wille aber genügte, um dieses urgeschaffene Geistige sündig zu machen. Ihm blieb jedoch die Kraft nach wie vor belassen. Gott entzog sie ihm nicht, weil, was vollkommen aus seiner Hand hervorgegangen, nimmermehr durch seinen Willen unvollkommen wurde und die Kraftfülle zur Vollkommenheit gehörte. Und dies nützte nun das sündig gewordene Geistige aus. Es ließ nun durch eigenen Willen und der Kraft aus Gott wieder geistige Wesen hervorgehen. Es schuf das urgeschaffene Geistige, unzählige Wesenheiten, gleichfalls in höchster Vollendung, denn dazu stand ihm die Kraft aus Gott zu Gebote. Und also ward auch diesem Wesenhaften der freie Wille gegeben. Gott aber konnte es nimmermehr gutheißen, weil der Wille des urgeschaffenen Geistigen war, durch die Schaffung der Wesenheiten Gott die Kraft zu entziehen und sich selbst über ihn zu erheben. Also nützte es die Kraft aus Gott zum Wirken gegen ihn. Und es bestimmte, das erschaffene Wesenhafte zum gleichen Vorgehen gegen Gott. Gott aber betrachtete auch das aus dem Willen des Gegners hervorgegangene Wesenhafte als sein Eigentum, da es aus seiner Kraft entstanden war. Doch da es freien Willen hatte, sollte es selbst entscheiden, wem es angehören wollte. Und es entschied sich für den Gegner Gottes. Denn dieser hatte in das von ihm geschaffene Wesenhafte seinen Willen gelegt, der wider Gott gerichtet war. Die ursprüngliche Vollkommenheit des Wesenhaften aber bedeutete auch volle Erkenntnis. Also es fiel das Wesenhafte nicht aus Unkenntnis von Gott ab, sondern gleichfalls aus Überheblichkeit und dem Vorsatz, Gott zu entthronen. Also wurde auch dieses Wesenhafte sündig. Doch aus der Liebe Gottes ist alles hervorgegangen, denn die Kraft Gottes war seine Liebe, und diese Liebe kann ewig nicht vergehen. Also ergriff sie auch das Wesenhafte, das von Gott sich abwandte, um es wieder sich zuzuleiten, doch da das Wesenhafte mit freiem Willen ausgestattet ist, kann es nicht wider dessen Willen zu Gott gerichtet werden, sondern es muss sich selbst von der Liebe Gottes so angezogen fühlen, dass es aus freiem Willen sich ihm zuwendet. Und dieses Zurückleiten zu sich selbst ist Gottes ewiger Heilsplan, der seiner gesamten Schöpfung zugrunde liegt und der, wenn auch nach endlos langen Zeiten, nach Ewigkeiten, einmal zum Ziel führen wird. Dass alles Wesenhafte seinen Urzustand zurückgewonnen hat und wieder in höchster Vollkommenheit sich mit Gott vereinigt, von dem es als Kraft einstmals ausgegangen ist. Amen.